Soll ich Ihren Mantel ins Gepäckfach legen?« hörte er plötzlich eine freundliche Stimme neben sich. Er zuckte leicht zusammen und sah zu der blonden Stewardess hoch, die vor ihm stand. »Nein, danke, ich behalte ihn lieber an«, antwortete er. »Wie Sie möchten«, sagte sie. »Was darf ich Ihnen zu trinken bringen, Saft oder Wasser?« »Nichts, gar nichts, vielen Dank«, entgegnete er, wobei er versuchte, seine Stimme möglichst gleichgültig klingen zu lassen. Hatte sie ihn misstrauisch angesehen? Nein, das bildete er sich wahrscheinlich nur ein. Sie nickte ihm zu und ging lächelnd weiter. Langsam ließ er seine Hand in die Manteltasche gleiten und sah wieder auf die Uhr. Nach 15 Minuten. An seiner Sitznachbarin vorbei blickte er aus dem Fenster. Sie hatte inzwischen ihren Laptop vor sich auf dem Klapptischchen aufgebaut. »Dürfte ich wohl kurz in Ihre Zeitung sehen?«, fragte sie ihn freundlich, als sich ihre Blicke kreuzten. »Bitte?« »Ja, natürlich«, antwortete er zerstreut und reichte sie ihr hinüber. Weit unter ihnen glitzerte das blaue Meer. Der Himmel war jetzt wolkenlos, ideales Flugwetter. Wieder tastete seine Hand in die Manteltasche. Seine Finger schlossen sich krampfhaft um das kleine Päckchen. Mit der linken Hand wischte er die feinen Schweißperlen ab, die sich auf seiner Stirn gebildet hatten. Noch 10 Minuten. Die Stewardess, die vorher das Anlegen der Schwimmwesten demonstriert hatte, schob jetzt langsam ein kleines Wägelchen mit Sandwiches, Schokoriegeln und Getränken durch den Gang. Aufmerksam beobachtete er jede ihrer Bewegungen. »Wünschen Sie einen Imbiss oder etwas zu trinken?«, fragte sie ihn, als sie vor ihm Halt machte. Der Duft von frischem Kaffee stieg ihm in die Nase. »Nein, danke, ich möchte nichts«, antwortete er und bemühte sich, souverän und gelassen zu wirken. »Für mich bitte ein Käsesandwich und einen Orangensaft«, sagte seine Sitznachbarin und lächelte ihn von der Seite entschuldigend an, als die Stewardess ihr das Tablett reichte. Er wich ihrem Blick aus und starrte wieder aus dem Fenster. Mit einer ungeduldigen und fahrigen Bewegung lockerte er seinen Krawattenknoten. Seine Hände waren inzwischen schweißnass. Sie öffnete ihr Sandwich-Paket, nahm einen Schluck aus ihrem Glas und reichte ihm die Zeitung zurück. »Ein bisschen eng hier, nicht?«, sagte sie und schaute ihn dabei prüfend an. »Ja«, antwortete er einsilbig und dachte, »nein, sie kann nichts gemerkt haben.«